Am nächsten Tag geht es ins Universitätsklinikum Halle, wo wir die Befunde von Walter Wohlgemuth diskutieren wollen. Neben den DVT-Aufnahmen des Kieferbereichs, mit denen wir dieses Hörbuch begonnen haben, sind Knochen und Zähne der Schamanin mittels Computertomographie untersucht worden. Selbst das Hallenser Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen hatte Mikro-CTs der Zähne beigesteuert. Um die Zähne hatte es zwischenzeitlich etwas Aufregung gegeben. Bei den Untersuchungen der offenen Zahnhöhlen in den Schneidezähnen zeigte sich, dass tief in ihnen eine dunkle, feste Masse steckte. War die prähistorisch? Hatte unsere Heldin Birkenpech benutzt, den Klebstoff der Steinzeit, um ihre Löcher zu verschließen und das Eindringen von Essensresten zu verhindern? Dann könnte das die älteste nachgewiesene Zahnfüllung der Menschheitsgeschichte sein. Vielleicht fänden sich bei den Analysen dieser Substanz auch Hinweise auf den Einsatz antibakteriell wirkender Pflanzen. Alle waren gebannt. Doch die Untersuchungen durch den Chemiker Christian Heinrich Wunderlich brachte Gewissheit. Es handelte sich bei der mutmaßlichen Füllung um eine thermoplastische Masse zur Zahnabformung, wie sie in den 1930er Jahren benutzt wurde. Vermutlich hatten die Nazis das Gebiss ihres angeblichen arischen Urahnen abgeformt. Schade. Damit verpasst die Schamanin den Eintrag in die Annalen der Zahnmedizin. Walter Wohlgemuth begutachtet die neuen Mikro-CT-Aufnahmen der Schneidezähne. Deutlich sind die Spuren von zwei Zahnwurzelgranulomen zu erkennen, die als Reaktionen auf Entzündungen entstanden sind. Das eine Granulom ist bereits abgeheilt und liegt mindestens ein Jahr, wenn nicht länger, zurück. Das andere muss relativ akut gewesen sein. Die Existenz einer bereits verheilten Entzündung, die zu Knochenabbau im Kiefer geführt hatte, unterstützt die These, dass die Pulpa der Frontzähne nicht erst kurz vor ihrem Tod geöffnet wurde.